Ja, die Platte ist immer so ein kleiner Geheimtipp. CCCP House heißt die. 23:08 schon durch. Und wir haben heute ein Gewinnspiel. Vielleicht auch zwei, wenn es reicht. Und da liegen immer wieder 10 Mark im Paar. Ja, das grüßt ihr. Danach schwärmen wir von Nens, nämlich... Diese Charlie 2000. Ja, hier ist der DJ des Abends. You a Dieser-Gate. Da stand es nun, das Negerlein, ganz verlassen und allein. Voll Trauer und voll Schmerz war erfüllt sein ganzes Herz. Kleines Negerlein, das hatte einen Stehen. Es schnappte sich eine geile Braut. Oh, hallo. Bald waren's wieder 10. Die neue Version von 10 kleinen Nägelein, wie? So, rate, Freunde, jetzt geht's gleich los hier. Wir machen wieder einen Vierer-Block. Ich stelle also 4 Platten hintereinander vor. Der, wo die vier Platten zuerst, die Interpreten, errät und zuerst hier durchkommt, bekommt 10 Mark zugeschickt. Ist das klar? Okay, dann kannst du dann gleich losgehen. Flashback. Let's go. Radio Action, Radio Action. Hello, Disco, ladies and gentlemen. How are you today? We hope you're in the right mood to join us right now on our fantastic voyage into time, space, and disco dancing action. We're going to take you back, way back to the old times when even the first human beings were rocked into the loving arms of a smiling dinosaur. There we go then, countdown. 3, 2, 1, go! Klassiker aus alten Zeiten. Da möchte ich wissen, wie der Interpret heißt. Das war die Frage Nummer 1. Und jetzt kommt Nummer 2 Frage. Nummer 2 ist das hier. Hab mich extra angestrengt, dass es schwierig wird dieses Mal. Und da möchte ich weiter Frage Nummer 3 wissen, den Interpret dieser Songs hier. Dürfte allseits bekannt sein, ist nur frisch aufgemischt worden. Wait a minute, super, war aber ganz, ganz dick drin. Hallo Nachtschwärmer, 23.23 Uhr. Wir sind gerade bei unserem Ratespiel. Jetzt kommt nicht die letzte Frage, Nummer 4. Wie heißt diese Lady? Aber mal sehen, wer die gewinnen kann. Hey, all you kids out there. Hey, yo, who's in the house? Let it roll, get bold. Ladies and gentlemen, BRMB presents Showtime with Graham Torrington. Oh, jetzt Musik on my radio. Und die Telefonnummer wird bekannt sein? Nee, ich sag's nochmal. Okay. Okay, erstmal die 07221 und die 700 und dreimal die 7. Du bist dran. Du bist dran. Wer weiß diese vier Fragen, der bekommt 10 Mark zugeschickt. Hier ist Nachtschwärmer Spezial. Jetzt habe ich den ersten Kandidaten dran, den Rainer aus Rastatt. 25 Jahre, Rainer. Bist du? Ja. Und jetzt höre ich. Das ist glatt mit der Leitung. Ja. Also, ich höre. Ich sage, das Original Nummer 1 ist schon George McRae. Ganz genau. George McRae. Nummer 2? Nummer 2. Was wolltest du da auch das Original wissen? Ja, wie auch immer. Wie auch immer, ich biete an Leslie Gore und Dave Stewart im Barbara Gatsby. Das ist ja super. Dave Stewart wollte ich wissen. Okay, ja. Weiter. Nummer 3 ist von Max Werner. Du bist ja der absolute Spezialist und jetzt Nummer 4 fällt dir bestimmt nicht mehr schwer. Nummer 4, ich weiß nicht, ob das klappt. Marlene Wiki. Nein, da bin ich aber froh, dass du nicht weißt. Okay, tut mir leid, ja. Rainer aus Rastatt. Tschüss. Jo, tschüss. Der nächste Kandidat ist der Horst aus Aachen. Horst, du bist 36. Jawohl, hallo. Du hast die ersten drei gehört, das hat gestimmt? Das hat gestimmt, ja. Ja, und die Nummer 4? Tiffany, genau. Und du sahnst dir ab 10 Mark, bleib dran. Jawohl. Wenn einmal fürs gerade über uns Fernsehen, das gerade läuft. Lifetimes, not a moment of you, tender and wild, when a tear of a fool shatters to crystal, why the fools cry? Running wild, far away, sailing through the night, burning love. Tja, dabei war der Rainer aus Rastatt gar nicht so schlecht, er hat es fast doppelt gewusst. Aber naja, so geht's halt. Hier ist der große Private. Nachtschwärmer Spezial. We've got the radio you want. Mit Charlie 2000. We've got the radio you want. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on there. Wow! Ja, Charlie 2000 on the road. Kommenden Wochenende am 13. Samstags ist Charlie in Süllingen. Süllingen bei Rastatt. An der B36 in der Rheingoldhalle. I've got that tonight. Come and see us and play the great sensations. On the road again. Hey, we'll try to get 2000. On the road again. We'll try to get 2000. Bring all your friends along. We're gonna get on down. And party shiny here. Vielleicht noch gleich kurz gesagt, eine Woche später, am 20. April, ist Charlie zum ersten Mal in Gengenbach im Kinzigtal. In der Kinzigtalhalle. Oh, super starke Halle. Und da fahren wir tierisch auf. Power, listen, we are the greatest on the road. On the road again, noch nicht vergessen, 30. April, Radio Ladies First unterwegs mit Charlie 2000 Appenweier. Steigers Fancy, Marlboro Special Team und Bull Riding, Wettreiten im Foyer. Das alles am 30. April, tanzende Mai in Appenweier. Und das Ganze natürlich wieder live über die 100,4. On the best food security radio, the best in the country. Ari Nockerflow, ist das super stark gemacht, ganz neu aufgemixt. 23.40 Uhr, hallo Nachtschwärmer. Machen wir noch ein Gewinnspiel? Alles klar. So, jetzt gibt es neue Hürden beim nächsten Gewinnspiel, das ist nämlich ein Mix. Da sind vier Titel zusammengemixt und da möchte ich wissen, die Interpreten jeweils, die Namen der Gruppen oder der Sänger, ja? Aufschreiben, das ist nämlich ganz schnell, geht ganz schnell durch. Und es liegen wieder 10 Mark im Pott. Doch, vorher machen wir erstmal ein paar Geburtstagsgrüße, stellvertretend für alle, die heute Geburtstag haben. Happy Birthday, unter anderem auch noch Raun Eberstein. Das Hirschteam und der Christian gratuliert der Sabine zum 24. Und stellvertretend werden auch alle von uns gegrüßt, die Geburtstag haben. Hier. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Genau. Happy Birthday, happy Birthday, happy Birthday to you. Congratulations. One, two, three, four. Und schon kommt unser Gewinnspiel. Und jetzt aber aufgepasst, Mixtime!